Kanzlei-Homepage. Drei Dinge, die wirklich wichtig sind. Du bist Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin und willst, dass deine Kanzlei-Homepage nicht nur gut aussieht, sondern dir auch regelmäßig neue Mandatsanfragen bringt? Dann ist dieser Überblick genau das Richtige für dich. In den nächsten Minuten erfährst du, worauf es wirklich ankommt, wenn du eine erfolgreiche Kanzlei-Homepage erstellen oder überarbeiten möchtest. Fangen wir direkt an. Was kostet eine professionelle Kanzlei-Homepage? Die Spanne ist groß. Wenn du sie selbst mit einem Baukasten zusammenstellst, zahlst du vielleicht 30 bis 50 Euro im Monat. Aber du investierst viel Zeit und bist bei Design, Technik und Erweiterungen oft stark eingeschränkt. Wenn du eine Agentur beauftragst, beginnt eine einfache WordPress-Website bei etwa 1.000 bis 2.500 Euro. Für ein individuelles Design, bessere Performance und rechtssichere Inhalte solltest du eher mit 3.000 bis 6.000 Euro rechnen, je nach Umfang. Zusätzlich kommen Hosting, Domain, Sicherheitsupdates und eventuell Wartung dazu. Rechne hier mit monatlichen Kosten von 20 bis 100 Euro. Lohnt sich das? Ja, wenn du willst, dass deine Website wirklich für dich arbeitet. Baukasten oder Content-Management-System. Was ist besser? Die meisten Kanzleien starten mit einem Baukasten, weil er schnell geht. Aber du stößt schnell an Grenzen. Beim Layout, beim SEO und bei der Ladezeit. Ein flexibles System wie WordPress ist technisch überlegen. Es ist suchmaschinenfreundlich, mobil optimierbar und kann beliebig erweitert werden. Vor allem aber, du hast später deutlich mehr Kontrolle über Design, Inhalte und Updates. Was gehört inhaltlich unbedingt auf eine Kanzlei-Homepage? Eine gute Kanzlei-Homepage sollte übersichtlich, verständlich und vertrauenswürdig sein. Vermeide lange Fließtexte voller juristischer Fachsprache. Die wichtigsten Inhalte: Eine Startseite, die auf den Punkt bringt, für wen du arbeitest und was dich auszeichnet. Eine Über-uns-Seite oder Teamvorstellung mit Bild. Das schafft Vertrauen. Eine Leistungsübersicht oder einzelne Unterseiten zu deinen Rechtsgebieten. Ein Kontaktbereich mit Telefonnummer, E-Mail und am besten einem einfachen Kontaktformular. Und natürlich Impressum und Datenschutzerklärung, rechtssicher und aktuell. Was muss rechtlich beachtet werden? Neben Impressum und Datenschutz gilt für Kanzlei-Websites: keine irreführenden Versprechen, kein Verstoß gegen das Werberecht der BRAO. Und wenn du mit Fotos arbeitest, achte auf Bildrechte. Ein oft unterschätzter Punkt ist die Barrierefreiheit. Sie ist zwar noch keine Pflicht für jede Kanzlei, aber ein starkes Zeichen für Mandantenorientierung. Wie wichtig ist die mobile Optimierung? Extrem wichtig. Mehr als die Hälfte aller Website-Besuche kommen inzwischen über Smartphones oder Tablets. Wenn deine Seite auf dem Handy nicht richtig lädt oder schwer zu bedienen ist, springen viele direkt wieder ab. Google straft das sogar im Ranking ab. Deshalb gilt Mobile First. Auch bei der Kanzlei-Homepage. Welche Rolle spielt es SEO? Eine entscheidende. Wenn du willst, dass potenzielle Mandanten dich finden, brauchst du mehr als nur schöne Texte. Google achtet auf klare Seitenstruktur, passende Suchbegriffe, schnelle Ladezeit und relevante Inhalte. Das heißt, deine Kanzlei-Homepage sollte suchmaschinenfreundlich aufgebaut sein. Am besten von Anfang an. Dann rankst du besser und bekommst mehr qualifizierte Anfragen. Und wie steht's mit künstlicher Intelligenz? Auch bei Kanzlei-Homepages kann KI heute unterstützen. Zum Beispiel bei der Ideenfindung, Struktur oder Texterstellung. Aber Achtung! Rechtlich sensible Inhalte sollten immer durch echte ExpertInnen überprüft und ergänzt werden. Deshalb kombinieren wir bei WebTiger Pro moderne KI-Tools mit redaktioneller Erfahrung, damit deine Texte verständlich, rechtlich sicher und überzeugend sind. Was ist also das Wichtigste? Mach es deinen Besuchern leicht. Zeige klar, wer du bist, wobei du helfen kannst und wie man dich erreicht. Eine gute Kanzlei-Homepage ist kein Prestigeobjekt. Sie ist dein digitaler Erstkontakt. und der entscheidet oft darüber, ob dich jemand anruft oder weitersucht. Wenn du Unterstützung brauchst, beim Relaunch, bei der Texterstellung oder beim kompletten Aufbau, stehen wir dir gern zur Seite. Seit über 10 Jahren helfen wir Anwältinnen und Anwälten dabei, sichtbar zu werden. Mit Websites, die Vertrauen schaffen und Mandate bringen. Mehr erfährst du auf webdigerpro.de.